Rufus ist in Fortnite Propantalarm. Oder wie die Kids sagen, Objektjagd. Und Rufus ist Rico, die legendäre Klopapierrolle. Versteckt, getarnt, undercover, ein rollendes Scheißhausorakel. Die Hunter, wir nennen sie die Schnittlauchpartei. Ballern wild durch die Gegend, aber treffen tun sie nix. Oh wei, alles fliegt in die Luft, Kühlschrank, Stühle, Tische. Nur Rufus chillt oben auf der Lampe und winkt runter. Hallo, ihr Blindgänger! Seine Schlampe, die baumeln an der Lampe am Kabel, der Hunter stimmt rein, ballert alles nieder, doch Rufus sitzt da oben und lacht sich schief wie ein Betrunkener beim Oktoberfest. Dann hat er keinen Bock mehr, er enttarnt sich, stolpert raus und draußen steht ein Strauch in einem Blumentopf. Sieht aus wie ein Blueprint aus Ragnarok Online. Rufus zielt drauf mit seinem Laser und Sack. Er ist plötzlich ein Blatt. Softwarefehler oder göttlicher Humor. Er steckt sich in die Blume, unsichtbar. Ein Hunter läuft vorbei, sieht nix. Rufus grinst, haha, unsichtbares Gras, Level 99. Doch plötzlich, er ist der letzte Überlebende, alle anderen Gamer tot. 18 Hunter umzingeln ihn, Rufus pfeift, macht Satire-Sounds. Ring, ding, ding, kikariki. Hunter drehen komplett durch. Sie ballern alles kaputt, Küche weg, Haus zerfetzt, Boden wie Schweizer Käse. Lampen krachen von der Decke und Rufus denkt sich, da läuft's. Noch 30 Sekunden bis zum Sieg. Das Goldtor öffnet sich. Rufus rennt los als winziges Kleeblatt. 18 Hunter hinterher schießen schreiend hysterisch. Er jumpt über die Map, sie treffen nix. Rufus slidet ins Ziel. Goldmünzen regnen und durchs Fenster sieht er noch, wie ein Hunter seine Waffe zerbricht. Bud Spencer Style, alles Möbelwände, sogar seine eigene Tastatur. Doch dann bim, die Runde ist aus, Zeit abgelaufen. What the fuck? Sein Blatt ist kaputt, alles reset. Neue Runde, alles bohnen wieder. Aber diesmal Rufus ist selbst Hunter, mit der Schnittlauchpartei in der Hand. Und jetzt kommt der ultimative Ud. Er bleibt trotzdem ein Blatt. Die Props denken, oh, der gehört zu uns. Aber Rufus knallt sie einen nach dem anderen weg. Peng, peng, peng. Und gewinnt auch diese Runde easy. Schnitzeleuchpartei, die Hunterwaffe, OMG. Fortnite hat jetzt einen neuen Helden. Rufus. Der Spion des Grauens. Ein Blatt, ein Hunter, ein Glitch. Einfach nur geil. Und dann fällt ihm wieder ein. Vielleicht liegt das alles daran, dass ich damals mit dem Fahrrad in die Oma gekracht bin. Mit meinen Lippen an ihrer Muschi. Seitdem bin ich high auf Bugs. Bruder! Einfach geil.